Hörverständnisübung Nummer 19. Es spricht der Herr Vorsitzende. Liebe Vereinsfreunde, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen Versammlung und danke Ihnen, dass Sie unserer Einladung zu unserem heutigen Film- und Dia-Abend so zahlreich gefolgt sind und so zahlreich erschienen sind. Nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Freunde und Förderer unseres Vereins. Besonders danke ich natürlich unserem Freund Günther Ernst, der diesen Abend vorbereitet hat. Lassen Sie mich aber bei dieser Gelegenheit vorher doch noch kurz auf ein paar Punkte eingehen. Es ist ja die letzte Versammlung in diesem Jahr, wo wir auch unseren Gästen und Förderern einen Einblick in das verschaffen können, was der Verein in diesem Jahr geleistet hat. Sowohl auf dem baulichen Gebiet, auf dem Bausektor, als auch in der Aktivität unserer Mitglieder, unserer aktiven Mitglieder. So konnten wir unser Heim dank der Unterstützung und der Hilfsbereitschaft privater Spender ausbauen und erweitern. Endlich haben wir einen ausreichenden Geräteraum und die längst fälligen Duschräume für unsere Mannschaften. Der Verbesserung der Aschenbahn draußen auf dem Platz, die steht noch bevor und ist wohl die finanzielle Hauptbelastung im nächsten Jahr. Erfreulich ist, dass uns nun auch zweimal in der Woche abends die Halle des neuen Mädchengymnasiums zur Verfügung steht. Die Schulleitung war sehr entgegenkommend und ich möchte mich hiermit nochmals herzlich bei dem Schulleiter, Herrn Direktor Massmann, herzlich im Namen des Vereins bedanken. Damit konnte ein weiteres Vorhaben verwirklicht werden, nämlich die schon lange erwarteten Gymnastikabende können jetzt endlich stattfinden. Die Frau unseres Kameraden Manfred Blümme hat sich freundlicherweise bereit erklärt, trotz ihrer Belastung durch ihren Beruf, die Gymnastikabende für unsere Damen zu leiten. Also in Zukunft werden auch unsere Frauen eine Gelegenheit haben, sich aktiv zu betätigen, was sie ja schon immer gewünscht haben. Bei den Wettkämpfen im letzten Jahr, in diesem Jahr, war unser Team sehr erfolgreich. Aber wir können auch auf viele Einzelleistungen stolz sein. Bei den Mannschaftskämpfen in Bad Windsheim konnten wir in der Leichtathletik einen beachtlichen zweiten Platz erringen. Und unser Langstreckenläufer Hans Gast hat beim Landeswettkampf in Nürnberg über die 5000 Meter seine persönliche Bestzeit erreicht. Und seine Aufnahme in die Bundesmannschaft steht nun nach diesem ersten Platz in Nürnberg nichts mehr im Wege. Zwei Dinge oder besser zwei Tatsachen sind es, die mich als Vorstand dieses Vereins bedrücken und mir Sorge machen. Ich bedauere zutiefst, dass unser langjähriger, treuer und zuverlässiger Kassier uns verlässt. Berufliche Gründe machen es unausweichlich, dass er in eine andere Stadt ziehen muss. Das ist natürlich verständlich. Die beruflichen Interessen stehen im Vordergrund und müssen im Vordergrund stehen. Wir sind ja auch ein Amateurverein. Und wenn es nicht anders möglich ist, lieber Georg Grumann, ich danke dir im Namen des Vereins für deine Dienste und deine Mühe und wünsche dir für deinen weiteren Weg alles Gute. Behalte uns auch in guter Erinnerung. Und das andere, es ist ein allgemeineres Problem, gegen das nicht nur unser Verein kämpfen muss. Es ist die Sorge um den Nachwuchs. Die Begeisterung in der Jugend für die körperliche Ertüchtigung scheint zu schwinden oder doch sehr nachzulassen. Vielleicht darf ich hier mal an unsere Lehrer, die Sie sich heute Abend auch eingefunden haben, appellieren, dass Sie in den Schulen einmal mehr Reklame machen für diese Sache, Ihren Schülern vor Augen halten, dass wir ihnen so vielfache Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten können und Abwechslung zu den sonstigen Beschäftigungen der jungen Leute. Hier bei uns in frischer, gesunder Luft, bei Kampf und Spiel, wo sie Freude am Spiel, an körperlicher Betätigung, aber auch Freude an physischer Anstrengung und Leistung finden können. Nicht zuletzt dient ja das alles zur Erhaltung der Gesundheit. Wir haben für Sie Möglichkeiten in allen Disziplinen, Sommer wie Winter, im Freien und in der Halle. Ich hoffe, Sie verstehen den Appell recht. Und jetzt will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Sie sind sicher sehr neugierig auf den Film, den unser Günther Ernst vom letzten Volkslauf um den See gedreht hat. Viele von Ihnen haben ja mitgemacht und werden sich jetzt noch einmal sehen. Anschließend zeigt er noch die Dias, die er in Italien gemacht hat, wo er mit unserer Skigruppe auf einer alpinen Tour war. Ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung und viel Vergnügen. Darf ich bitten, Licht bitte aus.